wieder nicht alleine sein. Es ist Freitagnacht. Und die Sehnsucht hat dich gnadenlos um den Schlaf gebracht. Und wieder rufst du grad mich an, so wie tausendmal zuvor. Und ich sage so wie jedes Mal zu dir: Da sind 8 Milliarden Herzen. Und eins davon schlägt ganz allein nur für dich. 8 Milliarden Herzen. Suchst du schon das große Glück, das für ewig hält? Dieses Leuchten, das mit einem Blitz jedes Grau erhält. Dabei hast du nie gesehen, dass da längst schon jemand ist. Und du die eine aus Milliarden für mich bist. Da sind alle.